Ich bin nicht hip, ich bin nicht cool, doch ich bin wiederkehrend schwul. Ich bin nicht jung, ich bin nicht geil, doch ich hab ein richtig fettes Teil. Ich bin nicht reich, bin bettelarm, doch Frauen erliegen meinem Charme. Doch dem Geld erliegen sie eher, und darum bleibt mein Bett meist leer. Yo, Digga, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga, Digga, Digga, gib mir 5, Digga, yo, Alter, gib mir, yo, Alter, gib mir, yo, Alter, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga. Also treib ich's mit einem Typ, denn ohne Sex wird Mira strüb. Und ständig immer Handarbeit, bis an die Grenzen der Belastbarkeit. Das kann doch nicht das Wahre sein, ich steck ihn lieber mal wo rein. Und dafür ist er auch gemacht, so hat die Oma schon gesagt. Yo, Digga, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga, Digga, Digga, gib mir 5, Digga, yo, Alter, gib mir, yo, Alter, gib mir, yo, Alter, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga. Ich kauf mir bald die ganze Welt mitsamt dem Bayern-Mittelfeld. 100 Euro hab ich schon, vielleicht zahl ich ja doch erst meinen Strom. Yo, Digga, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga, Digga, Digga, gib mir 5, Digga, yo, Alter, gib mir 5. Mich lässt Hip-Hop total kalt, für diesen Nonsens bin ich zu alt. Außerdem hör ich lieber Musik, bei der ich keine Aggro schieb. Und wenn ich die Hip-Hop-Kasper seh, bekomm ich ständig Magenweh. Ey, Alter, Mann, ist das fett krass. Sie reden, als wären sie voller Fasch. Doch so sind die nüchtern drauf. Was für ein elender Krankheitsverlauf. Oh mein Gott, you know you better watch your shame, because I know you're winning and I wanna. Cause I'm telling you, call Salana. Cause you know the one I say, take off for me, when you let me see you do that run. Lasst uns lieber über was Schönes reden. Wie wär's mit dem verfickten Garten Eden? Oder über magersüchtige Tunden? Ich glaube, jetzt schau ich mal lieber ganz verschämt nach unten. Yo, Digga, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga, Digga, Digga, gib mir 5, Digga, yo, Alter, gib mir, yo, Alter, gib mir, yo, Alter, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga, gib mir 5, Digga. Ich bin alt und das ist dämlich, drum versteck ich mich und schäm mich. Hip sind nur die jungen Pickelfotzen, die nicht kleckern, sondern kotzen. Alkopops in rauen Mengen, mit dem Restverstand vermengen. Jugend forscht, Jugend erbricht, die Jugend will ins Rampenlicht. Oh my God, you know you better watch your shame, cause I know you're winning and I wanna. Cause I'm telling you, call Salana. Cause I know the one I say, take off for me when you let me see you do that. Jeder ist der Superstar, na klar, in Ordnung, geht schon klar. Ihr könnt nicht lesen, könnt nicht schreiben, nicht einmal Langeweile vertreiben. Ihr kauft euch die neuesten Klingeltöne, Papa macht Zahle, Mann und Söhne. Ihr Luschen seid zu nichts zu gebrauchen. Scheiß drauf, ich geh jetzt einen rauchen.